Kampf rum. Im Wetterlicht, mein Entspannsignal, dass die Stille bricht. Das erkennt Komfort, zählt intakt. Kurz Kontrolle hält den Fluss intakt. Adresse amt, ich ziel, Adresse Folge ab. Grilladresse IP, es ist sieb, wir können die Stelle FCS prüft. Ob alles stimmt, doch der Backkern zeigt, was sie wirklich nimmt. Bad Bouncing, Beacon, vier Truppe Feuer. Sex for Bites ist die Weite teuer. Wir schauen die Show, die uns belohnen. 8211 lässt die Massen zerhauen. Management Control, Data im Beat. Jede Map-Schicht verrät, was geschieht. Sie spionieren, wir projizieren. CIA-Haus lässt die Fans explodieren. Probe Response mit Timestamp klar. TSF-Zähler, die Wahrheit ist da. Radio Tech Header, TSF-Liebling, Monitor-Mode. Zeigt, was wirklich verlinkt. Basic RTS, CTS zum Raum. Control-Frames tanzen, man glaubt es kaum. Data-Frames verschlüsselt, die GA wacht. Doch der Back-Channel lacht in der Nacht. Wir reiten die Modulation, bis der Vorhang springt. Mit Bounce im Beacon, vier Truppe Feuer. Sechs vor Bytes, die Weite teuer. Wir schauen die Show, die uns belohnen. 8211 lässt die Massen zerhauen. Management Control, Data im Beat. Jede Map-Schicht verrät, was geschieht. Sie spionieren, wir projizieren. CIA-Haus lässt die Fans explodieren. Die Masken zu hauen. Management Control.